müssen uns noch kurz orientieren. Es sind so viele Knöpfe hier im Radiostudio, das ist nicht so einfach. Das passt nicht so gut. Es geht gleich los, da kommt dann auch noch ein Intro. Aber erst ein bisschen. Jetzt muss ich erst mal kurz gucken jetzt. Sie hören eine Sendung von Das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die Sendung hat sich zeitlich auf 3 Stunden festgelegt, schafft es inhaltlich aber nur auf eine Füllmenge von maximal 30 Minuten. Das führt unweigerlich zu Wiederholungen und bedingungslos ausgedehnten Musikschleifen. Man muss schon wirklich wollen. Ich wünsche aufrichtige Unterhaltung. Ich muss nur noch das Bier aufkriegen. Herzlich willkommen, liebe Party People. Es ist 23.09 Uhr. Zeit für eine Bassdrum. Ich habe mich gleich verschluckt. Ich bin das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen und ihr hört die Sendung. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. Es ist 23.09 Uhr. Zeit für eine Bassdrum. Zeit für die letzten Refrains des Jahres. Zeit für die letzten Refrains überhaupt. Keine Refrains. Ein Schluck Bier trinken. Tut mir jetzt leid. Aber das kommt ja nachher eh nochmal. Warte, machen wir nochmal. Zeit für eine Bassdrum. Genau. Zeit für die letzten Refrains des Jahres. Zeit für die letzten Refrains überhaupt. Keine Referenz nach dem bald erscheinenden neuen Album von Kanye West, dem Album des Lebens. Also Zeit für die letzten Refrains. Zeit für eine Bassdrum. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. Zeit für eine Bassdrum. Zeit für die letzten Refrains. Refrains, diese Schleifen der Gegenwart. Refrains, die permanente Gegenwart in Schleifen. Zeit für die letzten Refrains. Überhaupt ist gerade unentwegt die Zeit für irgendwas gekommen. Zeit für eine Bassdrum. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. Seit Monaten ist es Zeit für... Ja... Das neue Album von Kanye West, das Album des Lebens. Was hat die Zeit davor gemacht? Was hat die Bassdrum davor gemacht? Und wie geht sie mit dem gegenwärtigen Erwartungsdruck um? Gegenwärtig ist immer die Zeit für irgendwas gekommen. Immer ist gegenwärtig die Zeit für irgendwas gekommen. Gegenwärtig zeitigt sich immer irgendwas. Kommt irgendwas, dann ist es zurzeit immer die Gegenwart. Überhaupt kommt die Gegenwart gerade immer zeitiger. Musikbreak machen. Ah. Thank you. Für eine Bassdrum. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. Die Gegenwart ist ein Scheißstreber. Kanye West ist ein Scheißstreber. Menschen in der Schlange vorm Berghain sind Scheißstreber. Der Eskapismus ist ein Scheißstreber. Kanye West ist ein Scheißstreber. Denkt dabei irgendjemand mal an die Zeit? Die Zeit hat auch Gefühle. Zeit für eine Bassdrum. Zeit für die letzten Refrains. Zeit für ein letztes Mal Zeit. Die Gegenwart dauert 3 Sekunden. Die Radiogegenwart hier in Weimar kann 20 Sekunden dauern. Der Äther erlaubt 20 Sekunden Gegenwart. Oder besser formuliert, der Äther in Weimar erlaubt die Streckung der Gegenwart auf 20 Sekunden. Danach kommt die BBC. Dem Livestream ist das scheißegal. Der Livestream ist ein Scheißstreber. Dem Livestream ist die Zeit scheißegal. Der Livestream ist Panterei. Der Livestream ist permanente Gegenwart. Aber dann nochmal. Die Radiosendetechnik in Weimar erlaubt bis 20 Sekunden Gegenwart einfach mal Zeit sein zu lassen. Nach 20 Sekunden braucht es einen Impuls Gegenwart und dann theoretisch wieder 20 Sekunden Gegenwart einfach mal Zeit sein zu lassen. Das ist unendlich fortführbar. Gibt es nach 20 Sekunden keinen Gegenwartsimpuls, bricht die Gegenwart in Form der BBC umso brachialer in den Äther ein. Zeit für eine Bassdrum. Zeit für ein weiteres letztes Mal Zeit. Der Livestream hat keine Angst vor der BBC. Der Livestream ist ein Scheißstreber. Der Livestream kann die Gegenwart unendlich währen lassen. Ein Affront gegenüber der Zeit. Arme Zeit. Die guten alten Zeiten sind vorbei. Zeit für eine Bassdrum. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. Thank you. Money is my friend until the end. Money is my friend until the end. Money is my friend until the end. Money is my friend until the end. Yeah, I love money. Money is a truck driver. Money is a truck driver. I love money until the end. He's my friend. I love money. Money is a truck driver. Yeah, cool. I love money. Money is a truck driver. Everyone loves money. Money brings us all the things. Money. Money is driving on the Autobahn. Money. Money. Money is bringing all the vegetarian food to the Rewe store. It is about money. I love money. Money is my friend. I love money until the end. Until the end of money. Money, money, money. People kill for money. People die for money. People love money. Money is a truck driver. Money is all day and all night on the Autobahn. Money. Money is a truck driver. Money has some refugees in his truck. Money has chocolate in his truck. Money has a DVD player in his truck. Money. Money, money, money, money, money. I love money. Yes, I love money too. Respect. Respect to all the monies out there. Represent money. Representing money. Yeah, we all love money. Brings us all the things we need. Money, money, money. Yeah. Clap your hands for money. The world go round. Money drives around the world. Money is a truck driver. I love money. Money, money, money. Money is from Germany. Money is from Germany. Money is from Germany. Money is from Germany. Money. We all love money. No food without money. No consumer things without money. No, no, no, no. It's all about money. Money is from Germany. Money is a truck driver. Respect to money. He's my friend. Money is my friend. Till the end of the time. Till the end of the world. Liebe Party People, ich bin das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen und ihr hört die Sendung. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. Zeit für eine Bassdrum. Ah. Zeit für die letzten Refrains. Die guten alten Zeiten sind vorbei. Was lange währt, wird gut. Sei nicht traurig, du hast es doch selbst so gewollt. Warum wurde hier bisher denn noch nicht von der Zukunft gesprochen? Zeit für eine Bassdrum. Die Zukunft ist ein Wirtschaftsflüchtling und wird abgeschoben. Abgeschoben in die Gegenwart. Das Schöne an der Arbeitslosigkeit ist doch, dass man Zeit hat. Oder hat man Gegenwart? Die Lebenszeit der Flüchtlinge trifft hier auf Gegenwart. Kannst du mir Livestream buchstabieren? Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. Ins Empörungsgemenge reinpömpeln. Rumpömpeln im Gegenwartsgemenge, dass es differenziert ist. Mama. Rumpömpeln im Gegenwartsgemenge, dass es differenzierte Zeitlichkeit spritzt. Das dickflüssige Nichts zurechtpömpeln. Spritzer der Ausdifferenzierung an der Wand. Mal so richtig, mal so den Pömpel rumrühren im Dickicht, im Gemenge. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. Ich will mir mal so richtig einen abpömpeln. Ich möchte mich mal so richtig am engen Zeitgeistgemenge abpömpeln. Pömpeln, bis es spritzt, bis die ganze Oberfläche mit Differenzierungssoße vollgespritzt ist. Mit einem Differenzierungspömpel mal so rumrühren, nee, reinhauen, ins Gegenwartsgemenge, in den Empörungsbrei, in den Wutbrei, in den Welterklärungsbrei, der ein Meinungsbrei ist. Mit dem Pömpel reinhauen, in die Matschepampe, reinhauen, dass es spritzt. Zeit für eine Bassdrum. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. Zeit für eine Bassdrum. Zeit für eine Bassdrum. Also weißt du, mal so richtig mal so mit einem Pömpel ins Gemenge, ins enge Gemenge, ins dichte Gemenge, in diesen Knäuel mal so reinhauen mit einem Pömpel. Mal so reinpömpeln in dieses wirklich enge Gemenge, diese Ladung, diese aufgeladene Ladung, dieses Klein-Große, dieses Groß-Kleine, dieses zusammengewichste Gemenge. Mit einem Pömpel möchte ich mal reinhauen, dass es spritzt. So mit einem Mal, Nur ein einziges Mal. Ohne Wut, aber ganz bestimmt reinhauen ins Gemenge. Mit einem Pömpel, dass es spritzt. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. Zeit für eine Bassdrum. Zeit für ein letztes Mal Zeit. Thank you. Thank you. Herzlich willkommen, liebe Party People. Es ist Zeit. Zeit für eine Bassdrum. Ich bin das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen und ihr hört die Sendung. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. Zeit für eine Bassdrum. Genau, es hat sich herausgestellt, es hat sich herausgeschält, dass das hier eine Scheindebatte ist. Eine Mondscheindebatte. Knallt sie alle abknallen, wenn sie grenzenlos im Mondschein tanzen. Atemlos. Zeit für eine Bassdrum. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. Knall mich ab, wenn ich im Mondschein über deinen Vorgartenzaun stolpere. Beim Tanzen. Aus Versehen über den Vorgartenzaun gestolpert. Atemlos durch die Nacht. Knall mich ab, Grenzgänger. Wie er mit den Genres jongliert, grenzenlos, atemlos abknallen. Zeit für eine Bassdrum. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. In das Empörungsgemenge reinpömpeln, in diese Scheindebatte. Dazu ein Chai Latte. Ich würde ja selbst schießen, aber in meiner Funktion darf ich es nur denken. Im Mondschein kam es mir hoch, der Gedanke. Wie ein Schuss. Zeit für eine Bassdrum. Im Mondschein, als ich nochmal kurz raus bin, alle Latten vom Vorgartenzaun zu überprüfen, weil ich nicht schlafen konnte, weil mir übel war vom Chai Latte und von dieser Genre-Leichtigkeit. Ich hasse Jazz und ich hasse Erzähler-Perspektivenwechsel. Alle abknallen. Im Mondschein. Zeit für eine Bassdrum. Knall mich doch ab. Während ich im Vorgarten liege, Scheindebatten mit Wutästhetik hofiere. Der Mond. Der Mond. Knallt ihn ab, wenn der sich noch einmal über den Horizont wagt, über den Vorgartenzaun von der Sonnenseite der, ja, Welt. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. Ins AfD-Gemenge, ins Seehofer-Gemenge, ins Gabriel-Gemenge, ins Merkel-Gemenge. Ich bin nicht wütend, nee. Ich will doch nur entstopfen, will doch nur entpömpeln. Das Scheindebatten-Gemenge sozusagen re-empören, de-empören. Sozusagen die Rückführung der Empörung. Zur Not auch in Drittstaat. Im Mondschein, weil das was Romantisches hat. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. Konfetti, überall Konfetti, farbenfrohe Ausdifferenzierung, desintegrative Unüberschaubarkeit. Kann man das so sagen? Zeit für eine Bassdrum. Liebe Party People, bitte nicht über den Vorgartenzaun der Empöristen stolpern. Die knallen euch ab oder schickt euch einen Drittstaat. Die schaffen das. Wir schaffen das. Empöristen im Mondschein. Empiristen im Mondschein. Realisten im Mondschein. Wo geht heute noch was? Atemlos. Zeit für eine Bassdrum. Das habe ich vorbereitet. Aber nur den Loop.

Ich wünsche aufrichtige Unterhaltung. Von der Kopfhörermusik erfasst, völlig eingelullt, draußen laufend, der Eiskälte, leichter Schneefall, so ein Schneenebel macht Lichtstreifen sichtbar. Hier in der Kälte mit der Musik merke ich, dass ich nur das brauche. Nach einer dieser Überdosen Retina-Display merke ich im Pathos der Akkorde draußen in der Kälte, dass das nichts Wesentliches ist. Die Information. Im Laufen mit der Musik explodiert der Kopf und die Gefühle. Dieser scheiß Kälte, diese herrliche Kälte, diese klare Kälte. Alles klar. Und doch eingehüllt in eine Patina aus Schnee und Musik. Abstrakte Popmusik, die mir meine Gefühlswelt vorführt und füttert. In Gedanken schreibe ich Gedichte für dich, sowas wie: Ich möchte nicht mehr nur ich sein, nicht mehr andauernd nur ich sein. Ich möchte mal bei dir sein, mal was für dich sein, dich beschützen. Ich möchte für dich sein, einfach mal für dich sein. Ich gehe mir auf den Sack mit meinem ständigen für mich sein. Auch wenn ich damit im Trend liege oder eine moderne Erscheinung bin, ist mir scheißegal. Sowas geht mir durch den Kopf. Und dass ich das gar nicht brauche, das Retina-Display. Und das dahinter, das ständige Vergewissern, dass das dahinter noch da ist und mir vielleicht was mitgebracht hat. Meine stumpfe Sehnsucht sättigt. Meine dumpfe Sehnsucht. Hier mit der Musik, dem Pathos, der sich selbst offenlegt, Kälte, die dunkle leere Stadt, hier merke ich, dass ich nicht mehr brauche. Hier arbeiten die Sinne, hier kotzt freudig die Fantasie. Ganz banal ist das, das ist geil, das ist schön, voll schön. Und diese abgeschmackte Sprache braucht es an dieser Stelle auch. Dass das klar ist, also dass das klar ist. Dass man das versteht, dass es da jetzt nicht mehr braucht, dass es eigentlich nie mehr braucht. Aber man ständig ins Retina-Display klotzt und obwohl das entspiegelt ist, das Retina-Display, teuer und entspiegelt, also obwohl das entspiegelt ist, sieht man nur sich. Man klotzt nur sich an. Und jetzt hier draußen bin ich totally myself. Ich bin so ich selbst, ich bin so bei mir, dass ich mich gar nicht brauche. Weil die Welt sich öffnet, ohne etwas zu versprechen. Das Retina-Display verspricht die totale Entspiegelung und lügt mir dabei die Hucke voll, weil ich ja doch nur mich die ganze Zeit sehe. Ich sehe Wunschbilder von mir oder so, Selbstprojektion, vermeintliche Wunschbilder. Ich bin gesättigt an mir, pappesatt. Hier in den Kulissen der Kulturstadt. Kulissen, die durch Schneenebel und Lichtkegel in Szene gesetzt werden. Mit der mich einlullenden Metamusik bin ich hungrig und zufrieden zugleich. Ein Hunger, der zufrieden macht, weil er keine Vorgaben macht, wann er gefüttert werden will. Ein Hunger, der nicht stresst. Ein Hunger, der nicht will, dass ich mich an mich selbst verfüttere. Nein. Ein Hunger, der will, dass ich mich an die Welt verfüttere. Thank you. Jesus. Mit dem Mikrofon auf den alles löschen Knopf kommt. Das ist auch schön. Das ist so schön. Ja, so inhaltlich sind wir jetzt auf jeden Fall durch. Achso, inhaltlich sind wir jetzt durch. Wir müssen über 10 dB kommen. Inhaltlich sind wir jetzt auf jeden Fall ganz schön durch. So, also inhaltlich sind wir auf jeden Fall schon mal ganz schön durch. Und wir sind gut über eine Stunde. Genau, und wir können jetzt quasi direkt von vorn anfangen. Also für alle noch nicht, also für alle gerade, also für die, die jetzt gerade zuschalten, es geht jetzt nochmal direkt los. Nur, also gleich, aber auch anders. Genau. Genau. Sie hören eine Sendung von das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die Sendung hat sich zeitlich auf 3 Stunden festgelegt, schafft es inhaltlich aber nur auf eine Füllmenge von maximal 30 Minuten. Das führt unweigerlich zu Wiederholungen und bedingungslos ausgedehnten Musikschleifen. Man muss schon wirklich wollen. Ich wünsche aufrichtige Unterhaltung. Herzlich willkommen, liebe Party People. Es ist jetzt 0:14 Uhr. Zeit für eine Bassdrum. Genau. Ich bin das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und ihr hört die Sendung. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. Es ist 0:14 Uhr. Zeit für eine Bassdrum. Zeit für die letzten Refrains des Jahres. Zeit für die letzten Refrains überhaupt.

Yeah, we're back in the IOA just now. Give me a hug, just break, give me a hug, just break, give me a hug. Zigga, zigga, zigga, zigga, why ads up nowhere, ow. What a way, yeah, pow. And, Bop, for the bad guys. Rip, ball for the bull fighters. Hat sich schon ganz schön verändert, gell? Aber warum sollte man das auch gehen zugestehen, ne? Veränderung. Das muss man schön mal machen, gell? Ja, also, wisst ja, ich bin ja jetzt nicht so schnell. Ne? Also, mir geht da quasi die Sicherheit flöten, wenn es so direkt reinknarrt. Also, weißt du? Klar, verstehe ich, klar. Aber es ist gut, dass wir drüber gesprochen haben und dann so ein bisschen Vorteile abgebaut haben, ne? Ja. Ich würde an dieser Stelle einfach kurz full on gehen und den Loop wieder anmachen. Genau, und wer jetzt auch full on gehen will, dann hat er jetzt Zeit dafür. Shake it, money, shake it, back from the toilet. Clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, Ich muss an dieser Stelle wirklich mal bedauern, dass durch die neue Bauhaus FM Website, na, wir senden ja hier über Bauhaus FM, dass dadurch der Chat weggefallen ist. Genau, das ist wirklich sehr bedauerlich. Ich mache erstmal den Wein auf, den Rotwein, und mal hier ein bisschen Fenster auf, ein bisschen Luft reinlassen. Also das Lied über Money am Anfang der Sendung ist eigentlich nicht mehr zu toppen. Also wer jetzt von Anfang an dabei ist, also ich glaube, besser wird's auf keinen Fall. Genau, aber... Zeit für eine Bassdrum. Es könnte lauter eigentlich. Wir machen es noch ein bisschen lauter. Zeit für eine Bassdrum. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt. Die Gegenwart ist ein Scheißstreber. Kanye West ist ein Scheißstreber. Menschen in der Schlange vorm Berghain sind Scheißstreber. Der Eskapismus ist ein Scheißstreber. Kanye West ist ein Scheißstreber. Denkt dabei irgendjemand mal an die Zeit? Ich meine, die Zeit hat doch auch Gefühle. Zeit für eine Bassdrum. Zeit für die letzten Refrains. Zeit für ein letztes Mal Zeit. Die Gegenwart dauert 3 Sekunden. Die Radiogegenwart hier in Weimar kann 20 Sekunden dauern. Der Äther erlaubt 20 Sekunden Gegenwart. Oder besser formuliert, der Äther in Weimar erlaubt die Streckung der Gegenwart auf 20 Sekunden.

flat, flat, flat to you. I wish I could fly, fly to you. Some happiness, got it all in my backpack, hey, yeah. But I have a problem, I'm not able to fly. I would if I could, if I could, I would, I would do. To bring you happiness, happiness. I would, believe me, I, if I could, I would, I should bring you some happiness. I can't fly, oh, I can't fly. What a pity, oh what a shame, what a pity, oh what a shame. I am your friend, I am your friend, I am your friend, I am love. Something that I don't care, don't I not, something I can't describe. It's not love, it's not love, it's not love, deswegen bleibe ich hier und du bist da, ein unerfülltes Dilemma. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Genau, das war's jetzt auch quasi. Und nochmal die beiden wichtigsten Sprüche des Abends, speziell für das Henrys in Weimar. Genau. Ja, tschüss. Zeit für eine Bassdrum. Ich möchte mit einem Pömpel ins Gemenge hauen, dass es spritzt.